Ja, das war ein Elektrozaun. Das weiß ich noch deswegen so genau, weil ich als Bauernsohn dieses Equipment eines Zaunes halt kannte. Und ich mich gewundert habe, warum soll ich hier Streife laufen? Und ich erinnere mich daran, dass wir dann natürlich auch irgendwann mal Pause hatten, nachdem man so eine Stunde Weidezaunstreife gelaufen ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann aus einem kurzen Schlaf wach wurde und diese Wiese voller Fahrzeuge war. Das, wie ich dann später erfuhr, waren Baufahrzeuge und das war dann sowas wie der Baubeginn des Atomkraftwerks in Brokdorf. Man steht dort wie ein Feldherr in einer Schlachtreihe, nicht? Und überlegt sich, wo gehe ich jetzt hin, wo verschaffe ich mir einen Überblick. Und ich sah jedenfalls von allen Seiten Hubschrauber, Tränengas. Jedenfalls ist es so, dass das so eine Art Auseinandersetzung mit Waffengewalt, also wirklich strategisch, nicht? Und das fand ich also pervers, absolut pervers, dass Menschen, die sich doch für eine lebenswerte Zukunft einsetzen, so von der Polizei bearbeitet werden, und zwar im Auftrag der Politik. Es war so, dass es zunächst mal friedlich Sprechchöre gab, unproblematisch, aber dann eskalierte es und es gab Wasserwerfereinsätze, danach später prügelnde Polizisten und was ich natürlich im Einzelnen nicht verfolgen konnte, wie sie dann auch offenbar über die Wiesen gejagt wurden. Der entscheidende Punkt war, dass ich eine Demonstration dieses Ausmaßes und mit einer solchen Brutalität noch nicht erlebt hatte. Brokdorf, da wird das große Werk gebaut, mit Recht. Und alles, was dagegen protestiert, zurückschlagen. Der Brokdorf-Komplex. Kampfhandlungen in der Wilstermarsch. Ein Feature von Rainer Link. Die letzten Oktobertage des Jahres 1976 an der schleswig-holsteinischen Unterelbe waren kalt, windig und ungemütlich. In der Gemeinde Brokdorf, einem 800-Seelendorf gleich hinterm Deich, liefen auffällig viele Männer in grünen Uniformen über nasse Wiesen und Weiden. Der damals 19-jährige Polizeianwärter Manfred Börner war direkt aus seiner Ausbildungseinheit in Eutin auf die Reise geschickt worden. Ich erinnere mich daran, dass man uns sagte, wir würden nicht mehr planmäßig Wochenende machen können, also Freizeit genießen können, sondern in einen geschlossenen Einsatz fahren. Und ich erinnere mich daran, dass man uns nicht sagen konnte oder wollte, was das für eine Einsatzlage wäre. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass wir an einem Freitag nicht ins Wochenende geschickt wurden, sondern mit unserer gesamten Einsatzausrüstung, die man damals so als Standard für geschlossene Einsätze hatte, in einer Nacht zu einem Samstag in die Wilstermarsch fuhren, die ich bis dato noch nie gesehen hatte. Und ich erinnere mich daran, dass wir eingesetzt wurden zu kleineren Streifengängen, um zu gucken, ob sich irgendwas tut auf einer Wiese. Ich selber war eingeteilt für einen Streifengang an einem Weidezaun, von dem ich keine Ahnung hatte, wo ich war. Ein ganzes Heer junger Polizeianwärter patrouillierte auf matschigen Wiesen, sollte bei irgendwelchen Besonderheiten Meldung machen, wusste aber im Grunde nicht, was das für Besonderheiten sein könnten. Ich weiß nicht mehr, was ich mir vorgestellt hatte. Ich weiß nur, dass ich als relativ junger, unfertiger Mensch gelernt hatte, wir hatten gelernt, nicht zu hinterfragen, warum wir in Einsätze fahren, sondern wir wurden darauf hingewiesen, dass es sowas wie eine Dienstverpflichtung gibt, ein Amtseid. Und wenn der Dienstherr sagt, da fahrt ihr hin, dann fahren wir dahin. Und ich war auch so erzogen in meinem Elternhaus, dass man keine Fragen stellt. Wenn der Chef sagt, das geht linksrum, dann geht man linksrum. Sie hätten die Aktion wie eine geheime Kommandosache behandelt, sagt Hans-Dieter Schwarz, damals Chef einer in Brokdorf eingesetzten Hundertschaft. Der Termin wurde natürlich aus gutem Grunde nicht veröffentlicht. Die Kolleginnen und Kollegen der Einheit erhielten auch erst in der Nacht die Information, worum es geht und wohin wir fahren. Die logistischen Vorbereitungen waren getroffen, das ist völlig klar. Und die Ersten, die also auf diesem Gelände waren, das waren wir tatsächlich. Also die zweite Hundertschaft der Bereitschaftspolizeiabteilung Schleswig-Holstein in Wohnwagen. Wir haben da in Wohnwagen übernachtet und uns dann halt darauf vorbereitet. War ja bekannt, dass dagegen dann auch protestiert werden sollte. Kernkraft galt zu Beginn der 1970er Jahre als saubere und nahezu unerschöpfliche Energiequelle. mit der sich teures Öl und stinkende Kohle erübrigen würden. Alle politischen Parteien votierten für diese Fortschrittstechnologie. Die Zahl der Skeptiker war überschaubar. In Sichtweite von Brockdorf hatte man im Sommer 1976 in Brunsbüttel einen Nuklearmeiler in Betrieb genommen. Und auf dem gegenüberliegenden Elbufer, bei Stade, hatten die Bauarbeiten für einen Atomreaktor bereits im Herbst 1967 begonnen. Nennenswerte Proteste gab es weder in Brunsbüttel noch in Stade. Im fernen Wiel hingegen, einem kleinen Winzerdorf am Kaiserstuhl, erzürnte 1976 der Plan, ein Atomkraftwerk zu bauen, die örtliche Bevölkerung. Bauern und viele Studenten aus der Region besetzten den Bauplatz und konnten nach mehrmonatigen Auseinandersetzungen das Vorhaben verhindern. Wiel galt fortan als Geburtsstunde der Anti-AKW-Bewegung. Eine solche Niederlage wollten Politik und Energiekonzerne in Norddeutschland nicht noch einmal erleben. Deshalb die Heimlichtuerei in Sachen Brockdorf. Es ging nicht um die Atompolitik der Bundesrepublik Deutschland. Die stand bei uns nicht im Mittelpunkt der Betrachtung. Ich mache auch gar keinen Hehl daraus, dass wir auch in unseren Reihen eine Vielzahl von Kollegen hatten, die durchaus nicht einverstanden waren mit auch der friedlichen Nutzung der Kernenergie, weil sie eben auch durchaus Bedenken hatten, die wir auch ernst genommen haben. Und insofern mussten wir auch bereits in der Vorbereitung diese klare Trennung auch ziehen. Unseren Leuten klar machen, es geht nicht um die Atompolitik. Wir verteidigen hier keine Atompolitik, beziehen auch keine Position zu diesem Problem, sondern unser Auftrag ist, Gesetz und Ordnung einzuhalten. Während in Brockdorf junge Polizisten ahnungslos durch den Matsch schlurften, lud der für Atomfragen zuständige Landesminister Karl Eduard Clausen die Chefredakteure der 5 führenden Zeitungen Schleswig-Holsteins ins noble Clubhaus Kieler Kaufmann ein. Während eines opulenten Mahls offenbarte der Minister den nahen Beginn der Baumaßnahmen in der Wilster Marsch. Man wolle mit der Verkündung eines Sofortvollzuges den Bauplatz gegen Leute vom Schlage der Wieler Demonstranten sichern. Der Minister bat seine Gäste um Stillschweigen und wohlwollende Berichterstattung. Die Herren sagten beides zu. Die Sache ging dennoch schief, weil andere Presseorgane, die nicht in das Schweigegelübde einbezogen worden waren, erbost von Geheimbündlerei und Verrat an der Pressefreiheit sprachen. Die Landesregierung geriet in die Bredouille und der damalige Kieler Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg versuchte, die Auseinandersetzung zu entschärfen, indem er einräumte, dass es unter den besonderen Bedingungen unserer, wenn ich das sagen darf, kleinen Hauptstadt Kiel und bei dem engeren menschlichen Miteinander und Nebeneinander, unter dem wir hier arbeiten, was ja auch viele Vorzüge hat, offensichtlich zu Verstimmungen führen musste, dass aus durchaus zunächst einmal wohlerwogenen Gründen ein Vorgespräch mit den Chefredakteuren der 5 größten Zeitungen des Landes stattgefunden hat. Und da wir diese Verstimmungen festgestellt haben, werden wir für die künftige Informationspolitik die Konsequenz daraus ziehen, dass dies nicht zweckmäßig ist. Es beginnt mit einem breiten Wassergraben, dahinter folgt ein etwas niedriger Zaun, dahinter ein weiterer Zaun. Zwischen diesen Zäunen sind Stacheldrahtrollen gelegt, die Tore sind mit spanischen Reitern verstellt, es sind neue Aluminientore herangefahren worden, die man dann, wenn die Demonstration hier ungefähr gegen 14 Uhr beginnen wird, verschließen kann. Der Überraschungskuh schien gelungen. Auf dem Bauplatz standen Werkschützer, private Sicherheitsleute des Wachkommandos Nord und etliche Polizeieinheiten, um Störer abzuwehren. Es war aber auch bekannt, dass die friedlichen Umweltschützer absolut keine gewaltsamen Aktionen geplant haben. Insofern haben wir uns eigentlich auch völlig entspannt, dann am 26. Oktober außerhalb des Geländes aufgestellt mit meiner Einheit und mit den auch heranmarschierenden Demonstranten. Ja, friedlich und freundlich diskutiert. Das war so eine richtig entspannte Situation. Die meisten Demonstranten kamen aus explizit gewaltfreien Gruppierungen, viele aus kirchlichen Organisationen. Unterschlupf erhielten sie auf dem Bauernhof des Ehepaars Marlene und Ali Reimers, der in Sichtweite des Bauplatzes liegt. Die haben dann jetzt Plenum gemacht und haben sich vorbereitet auf Sitzblockaden. Jeder hat ein Telefonbuch und einen Arsch, damit er nicht keinen kalten Arsch kriegt. Für die Reimers war der Kontakt zu den überwiegend großstädtisch sozialisierten Demonstranten zunächst ein kleiner Kulturschock. Wir hatten ja noch nie Leute mit dem Bart. Das war doch damals was Außergewöhnliches. Unsere Kinder, die krabbeln nach der Erde. Und dann sagte Jan, der eine hat zwei verschiedene Schuhe an und der andere hatte zwei verschiedene Strümpfe an. So was kannten unsere Kinder doch nicht. Wir waren doch ein ordentlicher Haushalt. Es werden etwa 8000 Menschen gewesen sein, die angesichts der nächtlichen Kaperung des Kraftwerkareals im Oktober 1976 ihre Empörung zeigen wollten. Sie machten sich in Gummistiefeln und Friesennerz auf den kilometerlangen Fußweg zum Kundgebungsort am Bauplatz, wo neben anderen der damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Freimut Duwe das Wort ergriff. Die Leute spritzen ihr Augengift nicht, um die Bundesrepublik vor dem energielosen Untergang zu bewahren, sondern sie spritzen jungen Menschen ihr Gift in die Augen, damit Firmenziele erreicht werden, die leichtfertig vom Staat übernommen worden sind. Gigantischen atomindustriellen Komplex, der hier in der Bundesrepublik in den letzten 10 Jahren aufgebaut worden ist. Dieser atomindustrielle Komplex bestimmt mehr und mehr, wohin diese Demokratie, wohin diese Republik geht. Und dafür hören hier in der Wilstermarsch Zivilbeamte die Telefone ab und verfolgen unsere Kollegen bis auf den Bahnhof von Itzehoe. Es gibt keine neue Energiepolitik seit der Energiekrise. Es gibt nur eine neue Form von Public Relation der Energiefirmen. Wer sagt, 1985 gehen ohne Brockdorf die Lichter aus, der weiß, dass er lügt oder er weiß nicht, wovon er spricht. Viele Demonstranten wollten die Sperrzäune überwinden und den Bauplatz wenigstens symbolisch besetzen. Regelverletzungen wie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden als legitimer Teil einer Strategie des zivilen Ungehorsams gesehen. Passiert ist es in dem Augenblick, als die Demonstration eigentlich schon abgeschlossen und beendet war und als die Hundertschaften und Tausendschaften der Demonstranten hier am Baugelände vorbeizogen und plötzlich eine Lücke entdeckten. Einige von ihnen versuchten, den Wassergraben zu überwinden und begannen dann, den Zaun zu demontieren. Dabei konnte man allerdings sehen, dass einige von ihnen sogar mit Zangen ausgerüstet waren. Der Großteil der Demonstranten jedoch rief zuerst den eigenen Mitdemonstranten, die versuchten, auf das Gelände vorzudringen, zu aufhören, aufhören, aufhören. Das hat allerdings nicht gefruchtet. Wie man sieht, inzwischen sind einige hundert Menschen hier auf dem Gelände. Carsten Biel, 1976 Redakteur beim NDR-Fernsehen, war bei dieser ersten großen Brockdorf-Demonstration mit seinem Aufnahmeteam vor Ort. Die Polizei natürlich bewaffnet und die Demonstranten waren ungeschützt, hatten noch keine Helme, keine Bewaffnung, keine Knüppel, Feuerwerkskörper oder ähnliches. Und das war schon eine Diskrepanz zwischen dem friedlichen Auftreten der Demonstranten, Pastoren waren natürlich auch noch dabei, und dem massiven Aufgebot der Polizisten, nicht, die schon auch angefangen haben zu knüppeln und die schon Tränengas geworfen haben, was dann tatsächlich aus meiner Sicht zur Radikalisierung beigetragen hat. Das Schlimme an der Geschichte ist, die haben ja auch die friedlichen Demonstranten quasi als ihren Schutzschild benutzt. Sind da also in der Menge runtergetaucht und dann plötzlich auf Kommando waren sie auf dem Platz. Ne? Und das war auch nicht zu verhindern. Bauern und Anwohner brachten alte Teppiche, die sie über die scharfzackigen NATO-Drähte warfen. Es wurden heiße Getränke herangeschafft. Zeltplanen und Strohballen sollten gegen die beißende Kälte schützen. Bei Einbruch der Dunkelheit hatten sich einige hundert Demonstranten auf dem Bauplatz niedergelassen. Unter ihnen der junge Pastor Friedrich Bode aus Bremen, der im Talar demonstrierte. Das war ein Überraschungseffekt, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Es war wie eine Lähmung. wie eine Lähmung. Also die Polizisten gingen nicht weiter und die Demonstranten sagten, okay, wenn der da vorne steht, dann fühlen wir uns geschützt. Jedenfalls konnte man dann nicht mehr von Politrockern und Terroristen sprechen. Jetzt war das bürgerliche Lager erschienen. Der Pastor hielt eine improvisierte Feldpredigt und berief sich darin auf das Widerstandsrecht. Wie können die Menschen sich überhaupt so gegen die Schöpfung versündigen? Wer sind die denn? Entschuldigen Sie bitte. Wer sind die? Das sind in meinen Augen, ich sage es Ihnen ganz klar, Verbrecher gegen die Schöpfungsordnung. Mit der Brachialgewalt, mit der auch der Zaun da eingerissen wurde, da kann man ja nur nicht mehr vom friedlichen Protest reden. Das geht einfach nicht. Ich denke, das war ein klarer Rechtsbruch. Was für mich beeindruckend war, war die Verzweiflung der Menschen damals. Ein junges Mädchen, junge Studentin vielleicht, ja, ich werde sie nie vergessen, kam auf mich zu und legte ihren Kopf an meine Schulter und sagte, das ist ja entsetzlich und weinte. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Für mich war das zwar auch entsetzlich, aber ich sag mir, das ist die Welt, das ist die Macht. Und für mich sind diese Dinge Satanismus pur, der sich hier verkörpert hat. Ist völlig klar. Ein normaler Mensch mit einem normalen Verstand, ja, geht nicht. Absolut geht nicht. Das ist unkantisch. Das ist unchristlich. Der junge Polizist Manfred Börner sah sich bei seinem ersten großen Einsatz gezwungen, mit dem Gummiknüppel auf Leute loszugehen, die sich einfach nur weigerten, das Areal zu verlassen. Auf so ein Szenario des passiven Widerstands hatte man ihn in seiner Ausbildung nicht vorbereitet. Ich war damals ein unpolitischer Mensch und ich hatte nicht aufgrund allein meines Lebensalters keine 68er-Generation mitbekommen. Ich bin in eine Polizei hineingekommen, die kennenlernen musste, sich mit terroristischen Aktivitäten auseinanderzusetzen. Also die Baader-Meinhof-Gruppe, die Rote Armee-Fraktion, das war die Hochzeit der RAF-Zeit. Das fand natürlich Niederschlag in unserer Ausbildung, dass wir uns darauf einstellen mussten, in diesem Feld zu arbeiten. Aber dieses Demonstrationsgeschehen, was sich seinerzeit entwickelte, war, glaube ich, für die damaligen Polizisten Neuland. Der Kampf David gegen Goliath endete an diesem kalten Oktobertag des Jahres 1976 für die Protestierer mit der Vertreibung vom Bauplatz. Aus ihrem Bauernhaus, in dem die Demonstranten noch wenige Stunden zuvor Sitzblockaden trainiert hatten, wurde in den Abendstunden eine regelrechte Sanitätsstation, erinnert sich Marlene Reimers. Ich weiß nicht wie viel, wir hatten 300 die Nacht drüben im Haus und viele geschlagen worden und dann mit dem Tränengas in den Augen, da hatten wir ganz schön Arbeit von. Und dann haben wir das so die Nacht über durch, aber da haben wir uns dabei noch gar nichts gedacht. Da hatten wir gar keine Zeit zum Denken. Die Sicherheitsorgane hatten zwar die Besetzer vertrieben, mussten dafür aber einen hohen Preis bezahlen. Beim ersten Einsatz im Oktober haben wir als Polizei ein vernichtendes Urteil erfahren müssen, Presseecho erfahren müssen. Das vernichtende Echo zerfällt bei genauerer Betrachtung in zwei völlig konträre Sichtweisen. Die einen kritisierten, dass es trotz überragender polizeilicher Übermacht den Demonstranten hatte gelingen können, den Bauplatz überhaupt zu betreten. Die anderen empörten sich darüber, dass gewaltfrei auftretende Protestierer wie Schwerverbrecher mit Reizgas, Wasserwerfern und Knüppeln bearbeitet und von berittenen Einheiten niedergetrampelt worden waren. Eine der Konsequenzen auf Seiten der Polizei? Man etablierte eine mobile Pressestelle, die fortan schon während eines Einsatzes die eigene Sicht der Dinge an die Medien bringen sollte. Auch die Kirchenleitung erwog Konsequenzen. Ich bin ja zitiert worden, das wurde mir klar gemacht, nicht wahr? So geht das nicht und so. Sie wissen ja, dass der Talar, der gehört in die Kirche, das ist eine Dienstkleidung, nicht? Aber ich hätte mich auch drüber hinweggesetzt, nicht? Ganz einfach, weil es ging um Schöpfung, es geht um Menschen und ich denke, da ist das reformatorische oder das ist das protestantische Prinzip, nicht wahr? Dass hier einfach wie der Prinz von Homburg, nicht? Bei Kleist einfach außer Kraft und macht seine Sache und ich denke, das war auch ganz richtig, denn die Kirche hinterher ist hier auch eingeschwenkt, ne? Jedenfalls um diese Zeit noch nicht, ne? Ich erinnere mich noch sehr genau. Da hieß es immer, ja, das müssen wir den Fachleuten überlassen. Ich sag, was müssen wir den Fachleuten überlassen? Bitteschön? Auch unter den kasernierten Polizeianwärtern gab es Diskussionen. Ich habe erlebt, dass diese Kollegen, die sich kritisch äußerten, auf ihren Diensteid hingewiesen wurden, dass sie also die Aufgabe wahrzunehmen hätten. Das waren wenige, vereinzelte, aber ich habe gedacht, oha, Das ist aber mutig, dass diese Kollegen sagen, ich habe Skrupel, den Staat in dieser Frage zu vertreten. Das war keine Revolte, das war nur eine Diskussion, die ich mitbekam aus meinem Blickwinkel als junger Polizist, dass es durchaus kritische Kollegen gab, die dann für sich auch zum Teil Konsequenzen gezogen haben. Also ich weiß von Einzelnen, die gesagt haben, das ist dann nicht mein Beruf. Der unverhältnismäßig gewalttätige Umgang mit wehrlosen Demonstranten sorgte für eine beispiellose Solidarisierungswelle. Überall in der Republik schossen Anti-AKW-Bürgerinitiativen wie Pilze aus dem Boden. Zum Aufschwung der jungen Bewegung trug sicherlich auch bei, dass die schleswig-holsteinische Landesregierung die Anti-AKW-Akteure pauschal als Politrocker, Chaoten, Anarchisten und Kommunisten diffamierte. Günter Hopfenmüller, damals Mitglied im Kommunistischen Bund und einer der späteren Sprecher des Dachverbandes der Bürgerinitiativen Unterelbe, hatte die erste große Auseinandersetzung in Brockdorf noch aus der Ferne, aber mit viel Sympathie verfolgt. Mitglieder von K-Gruppen seien zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht in den Reihen der Anti-AKW-Bewegung vertreten gewesen. Das waren also nicht die politischen Organisationen zunächst. Dann wurde das aufgenommen, ziemlich bald, von gewaltfreien Gruppen und in der Folge davon von Spontis. Und als nächstes kamen dann eigentlich die politischen Organisationen, die K-Gruppen, die selbsternannten Parteiansätze, aber durchaus auch Jusos und ähnliche Gruppierungen, Falken, die sich dann dafür interessiert haben, weil sie festgestellt haben, dass dieses Thema Menschen mobilisiert. Vom Schutzverband Deutscher Kleingartenbewohner über die ÖTV-Vertrauensleute, Leitung des Flughafens Frankfurt, bis zu den Jungen Demokraten, der damaligen Jugendorganisation der FDP, reichte der sich rasant ausweitende Kreis der Unterstützer. Die Kirche ist ja dann als Trittbrettfahrerin dazugekommen. Kirche erkennt man immer an der heraushängenden Zunge, nicht? Sie läuft den Dingen hinterher und das war auch so gewesen. Aber sie hat ihren Auftrag wahrgenommen, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Überall in der Republik gründeten sich Initiativen gegen Atomkraft. Es werden wohl einige Tausend gewesen sein. Und die Aktivisten drängten auf eine Revanche. Schon für den 13. November wurde eine erneute bundesweite Demonstration angesetzt. Das Motto, der Bauplatz muss wieder zur Wiese werden, sollte praktisch umgesetzt, die inzwischen verstärkte Festung demontiert werden. Und dazu rüstete man sich mit Enterhaken, langen Seilen, Bolzenschneidern, Schaufeln und Spitzhacken aus. Ansonsten war überhaupt keine Debatte darüber, dass es gerechtfertigt ist, Widerstand zu leisten. Das heißt Widerstand, indem man sich nicht an Polizeisperren hält. Widerstand, den man auch gegen Bauzäune und gegen möglichenfalls auch gegen Baumaschinen richtet. Das war schon klar. Eine andere Frage war die Gewalt gegen Personen. Die wurde überwiegend abgelehnt. Das waren letzten Endes ein paar abenteuerliche Positionen, die aber von niemandem ernst genommen wurden. Dass man schon mal auch in eine Prügelei mit Polizisten kommen kann, wenn sie einen daran hindern wollen, durchzugehen in Richtung Bauzaun, das war im allgemeinen Bewusstsein völlig gerechtfertigt. Die Presse sprach von der zu erwartenden Schlacht um Brockdorf und entwarf ein Szenario, das einem bewaffneten Bürgerkrieg ähnelte. Schließlich rückten mehr als 30.000 Demonstranten auf Brockdorf vor. Ihre Zahl hatte sich nicht nur vervielfacht, die Demonstranten schienen jetzt auch auf eine Konfrontation vorbereitet. Viele trugen einen Motorradhelm, einige hatten Gasmasken dabei. Fast alle waren gegen den Beschuss von Wasserwerfern geschützt. Auch die Polizei hatte weiter aufgerüstet. Für mich war besonders frappierend das pompöse Auftreten der Staatsmacht. Die Polizei hat also viel von dem Spielzeug vorgezeigt, was auf Steuerzahlerkosten so angeschafft wird. Hunde, Nebelkerzen, Wasserwerfer, die sogar aus Mainz kamen, die chemischen Keulen, Gummiknüppel, ihre Plastikschilde, Tränengas, Hubschrauber, Wasserschutzpolizeiboote auf der Elbe. Ich hoffe, ich habe da nichts Wesentliches vergessen. Bericht festgenommener Demonstrant. Wir werden mit brutalen Drohungen gezwungen, uns mit stark gespreizten Armen und Beinen an den Lastwagen zu lehnen. Die Füße müssen ca. 1,40 Meter vom Rand des Lastwagens entfernt sein. Fast jede kleinste Bewegung wird mit einem Fußtritt kommentiert, der uns zu ordentlicher Haltung, das heißt zum Spreizen der Beine, veranlassen soll. Da war ich selbst auch schon ein bisschen geschockt von der Gewalt, von beiden Seiten in dem Fall aber auch, nicht? Also die Polizei ist da sehr massiv vorgegangen. Also das waren richtige Hubschrauber-Einsätze, die an den Vietnamkrieg erinnerten. Das Giftgas hat mich auch geschockt. Eine Art von Giftgas, die auch im Ersten Weltkrieg benutzt worden war und die auch zu Verletzungen und Atembeschwerden und so etwas führte. Das war schon ziemlich schlimm, aber es war eben auch, auf der Demonstrantenseite wurde auch alles gewalttätiger eben. Erst am Anfang wurden noch Reden gehalten, die Pastoren haben geredet, die Bauern haben geredet und im Hintergrund sammelten sich schon die Hamburger Gruppen und riefen immer, Schnipp, schnapp, Zäune ab. Und dieser Wunsch wurde immer lauter. Und dann gingen sie eben auch nach vorne und fingen an, dort die Zäune zu beseitigen. Ich hatte den Auftrag, mit einer Einheit und drei weiteren unterstellten Hundertschaften das Haupttor wieder freizukriegen. Haben wir auch hingekriegt. Allerdings muss man sagen, das waren schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Und uns wurde dann auch eine Leitplanke, die war 500 Meter lang, wurde aus der Erde gerissen. Das war also eine beeindruckende, in Anführungsstrichen beeindruckende Leistung. Und dann quasi vor unser Wasserwerfer gelegt auf die Straße, also rübergezogen auf die Straße. Dann hatten wir einen technischen Zug dabei, der die Leitplanken dann zerschnitten hat und so kamen wir dann auch weiter an das Haupttor. Ich erinnere das Bild eines brennenden Wasserwerfers. Ich weiß nur, dass die damaligen Besatzungen um ihr Leben fürchten mussten, weil sie drohten, am lebendigen Leibe zu verbrennen und wir dann den Auftrag kriegten, diese Besatzung zu retten bzw. also zu schützen, indem wir dann in einen Pulk von Menschen hineingeschickt wurden, um diese vier Menschen, die in einem Wasserwerfer verharrten, rauszuholen. Die Demo mit den Hubschraubern, das ist, glaube ich, allen, die das damals mitgemacht haben, in ganz schrecklicher Erinnerung geblieben. Das hatte was von Krieg. Da hatte man nicht das Gefühl, dass der Staat einem etwas Gutes tun wollte, sondern hat einen bedroht. Ja, viele haben gesagt, dass sie Albträume gehabt haben eine ganze Zeit, dass sie aufgeschreckt sind. Ich glaube ich nicht, ich bin eher nüchtern, ein bisschen dröge. Ich war dann auch selbst so emotional, als die Polizisten angefangen haben, ohne Grund eigentlich zu prügeln und anfingen, meinen Kameraassistenten zu prügeln. Da bin ich selbst irgendwie auch ausgerastet und habe den Polizisten, also nicht geschlagen, aber ich bin ihm in den Arm gefallen. Also wenn Sie wollen, bin ich da auch radikalisiert worden. Durch diese Entwicklung der Gewalt haben wir irgendwann nur noch Störer wahrgenommen. Und dann entwickelt sich auch der Sprachgebrauch. Heute sage ich, das ist sicher nicht richtig gewesen, aber für uns waren irgendwann die Demonstranten alle Störer. Nach der Schlacht um Brockdorf tauchte ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmter bilanzierender Bericht aus der Polizeiführung auf, der nahelegt, dass man an diesem 13. November 1976 es insbesondere auf diejenigen abgesehen hatte, die an den militanten Aktionen nicht beteiligt waren. Dem Abwurf von Tränengaswurfkörpern aus Hubschraubern in Fächerform auf rückwärtige Störer kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Diese Maßnahme war außerordentlich wirkungsvoll, denn die hier verweilenden Personen hatten keine besonderen Schutzmasken gegen Tränengas und lösten sich sofort auf. Bei diesen rückwärtigen Störern wird es sich überwiegend um neugierige, ängstliche Zaungäste oder abziehende Demonstranten gehandelt haben. Ministerpräsident Stoltenberg sah Linksradikale und Terroristen am Werk und drohte mit Gesetzesverschärfungen und noch mehr Polizei. Diese Sicht der Dinge teilten die Kommentatoren aus dem Verlagshaus Springer. Es ist auf jeden Fall ganz eindeutig so, dass die Springer-Zeitung wie auch in den 68er Jahren eine eher stimmungsverschärfende Rolle spielten. Aus deren Weltbild ist es vielleicht ganz verständlich. Für mich ist das indiskutabel. Der Spiegel, der Stern und die Zeit beispielsweise zeichneten ein differenzierteres Bild der Vorgänge. Und auch im NDR, so der damalige Medienredakteur Michael Wolf Thomas, habe es Raum für kritische Berichterstattung gegeben. Der entscheidende Punkt war, dass ich eine Demonstration dieses Ausmaßes und mit einer solchen Brutalität noch nicht erlebt hatte. Es sollte das Kernkraftwerk Burgdorf durchgesetzt werden. Es war sozusagen schon von der ganzen Anlage her und auch im Vorwege eine Geschichte, dass es nicht nur darum ging, ein Atomkraftwerk zu bauen, sondern gegen Widerstand zu bauen. Und hier wollte der Staat, wollte die Regierung Stoltenberg ganz offensichtlich auch ein Exempel statuieren. Sonst hätte man es so, zumindest nach neueren polizeilichen Verhaltensregeln, nicht gemacht. Die Landesregierung hat gestern in einem Fernschreiben an den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks nachdrücklich gegen die völlig einseitige und in wichtigen Punkten sachlich unzutreffende Berichterstattung in mehreren Sendungen der Anstalt zu dem Thema Brockdorf protestiert. Es ist so, dass es natürlich massive Versuche gab, die Berichterstattung zu kritisieren, aber eben auch Konsequenzen daraus zu bekommen, dass diese Berichterstattung freundlicher wird. Da muss man sagen, hat die Leitung des Hauses, damals Intendant Neufer, mitsamt dem ganzen Apparat gestanden. Es gab auch unterschiedliche Meinungen im Haus. Es gab auch welche, die meinten, ja, der NDR oder einzelne Mitarbeiter vom NDR würden nicht objektiv berichten. Auf Druck des Verwaltungsrates ließ der NDR-Intendant sämtliche Hörfunk- und TV-Berichte zum Thema Brockdorf transkribieren. Dann ging die Zählerei los. Nach Wertung der CDU hätten von 100 Hörfunkbeiträgen 67 eindeutig gegen das Kernkraftwerk Stellung genommen. 16 seien neutral gewesen und 17 hätten sich positiv mit Brockdorf beschäftigt. Bei den Fernsehbeiträgen waren die Christdemokraten über 11 von 12 Sendungen verstimmt. Aus Sicht der SPD war nichts zu beanstanden. Die Mehrheit der Beiträge sei journalistisch neutral gewesen. Stoltenberg war sauer, hat dann den NDR-Staatsvertrag gekündigt. Dann hat sich Ernst Albrecht angeschlossen. Und sie haben sich dann darüber unterhalten bzw. gestritten, ob es eine Austritts- oder eine Gesamtkündigung ist. Das war so das Ziel von Ernst Albrecht, der eben insgesamt mal aufräumen wollte. Als größter Partner des NDRs meinte, er könne mit einer eigenen Anstalt reüssieren. Dann hat sich das vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen und das Bundesverwaltungsgericht gesagt, es ist eine Austrittskündigung. Damit ist der NDR nicht aufgelöst, sondern Schleswig-Holstein ist raus. Und Hamburg und Niedersachsen bleiben ein Rest-NDR, denn die Kündigung von Albrecht wurde so juristisch nicht akzeptiert. Das Ergebnis war also, dass Schleswig-Holstein draußen war und kein Radio mehr gehabt hätte. Ein eigener Sender war der schleswig-holsteinischen Regierung dann doch zu teuer. Man setzte lieber auf Verhandlungen über einen neuen Staatsvertrag für den NDR. In einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Spannungen oder die politischen Spannungen von außen in den Sender reingetragen werden, gibt es natürlich Leute, die dann im Sender sagen, hättet ihr das nicht gemacht, hättet ihr nicht so berichtet, wäre das nicht passiert. Dann sagen die anderen, wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre das und das passiert. Das ist eine gewisse Unversöhnlichkeit, die gab es. Und es gab auch Schuldzuweisungen in den Diskussionen. Aber im Prinzip ging es am Ende immer nur um eine einzige Sache. Egal, was wir meinen, wir müssen unabhängig berichten. Und das hat sich durchgesetzt. Aus Sicht der Bürgerinitiativen war die Großdemonstration ein politischer Erfolg. Man sei bis an den Bauzaun vorgerückt und hätte sich durch staatliche Repression nicht aufhalten lassen. Da aber die Bautätigkeit auf dem Reaktorgelände fortgesetzt wurde, plante man bereits für den Februar 1977 die nächste Großdemonstration. Jetzt schaltete sich sogar der Kanzler ein. Meine Damen und Herren, am Baugelände in Brockdorf wollen einige Gruppen eine Demonstration machen, die diesen Namen nicht verdient. Es geht Ihnen vielmehr um eine bewusst auf Zerstörung angelegte, rechtswidrige Aktion. Und Ihre Organisatoren können sich dabei nicht auf das in unserer Verfassung geschützte Grundrecht auf Meinungsfreiheit berufen. Es ist mir sehr wichtig, zwischen solchen Gruppen einerseits und andererseits denjenigen Bürgern, die sich wegen der Errichtung von Kernkraftwerken Sorgen machen und die diese Sorgen durch Proteste verdeutlichen wollen, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Die Kanzlerworte blieben folgenlos. Eine weitere Stufe der Eskalation lag förmlich in der Luft. Wo tatsächlich von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wohlgemerkt angeblich von den Demonstranten ausgehend, gesprochen wurde, wo auf der anderen Seite auch wirklich Angst gemacht wurde, dass es bei der nächsten Demonstration Tote geben würde. Das war die Begleitmusik zu einem Versuch, jetzt die Bewegung aufzuspalten in angeblich Gewaltbereite auf der einen Seite und friedliche auf der anderen Seite. Das dokumentierte sich dann darin, dass zwei verschiedene Demonstrationsziele gewählt wurden. Einer, der 30 Kilometer vom AKW entfernt ist, nämlich jetzt Zoho. Und der andere, der sagte, wir wollen eine Kundgebung am Bauzaun machen. Und daran sortierte sich die Bewegung einigermaßen. Das erlaubte dann auch Kräften, die vorher damit gar nichts zu tun hatten, wie zum Beispiel der DKP, mit einmal aufzurufen. Die Deutsche Kommunistische Partei war der Anti-AKW-Bewegung suspekt. Verteidigte sie doch die Atomanlagen im Bereich des Warschauer Paktes als fortschrittliche Produktivkraft in der Hand des werktätigen Volkes, während sie die Kernspaltung im profitorientierten Kapitalismus ablehnte. Mit einem Aufruf für eine Anti-Brockdorf-Demonstration in Itzehoe, weit weg vom Reaktorgelände, hoffte die DKP nun, ein Eintrittsbillett in die Ökobewegung zu erhalten. Es schlossen sich allerdings nur wenige Bürgerinitiativen diesem Vorhaben an. Die meisten Anti-Atom-Initiativen wollten direkt am Bauzaun demonstrieren. Der Einfluss von K-Gruppen und anderen linksradikalen Organisationen in der Bewegung hatte sich in den zurückliegenden Wochen ausgeweitet. Für die Polizei hieß es nun im Februar 1977 erneut bundesweite Mobilisierung in die Wilster Marsch. Ausnahmezustand. Man weiß überhaupt nicht, was passiert. Es hätte sein können, dass wir gleich bei Verlassen des Ortes aufgerieben werden. Es hätte sein können, dass gigantische Massenverhaftungen stattfinden. Es hätte sein können, dass wir alle wegen Landfriedensbruch angeklagt werden, eingekesselt und Personalien festgestellt. Alles konnte möglich sein. Wir haben aber darauf vertraut, dass wir so viele sind und dass wir so gut mobilisieren können. Günter Hopfenmüller leitete an diesem Tag die Demonstration. Viele 10.000 Demonstranten machten sich auf den Weg nach Brockdorf. Die gesamte Wilster Marsch war durch quergestellte Container hermetisch abgesperrt. Der Autoverkehr kam komplett zum Erliegen. Wer zum Kraftwerk vordringen wollte, musste kilometerlange Umwege durch Wiesen und über Gräben zurücklegen. Und dann wartete da die Polizei. Diesmal gelang es ihr mit einem bis dato beispiellosen Einsatz von Panzerwagen, Wasserwerfern und Hubschraubern, die Zugänge zum Atomkraftwerk lückenlos zu blockieren. Wir haben per Lautsprecher erklärt und das auch bis nach hinten ans Ende der Demonstration durchvermitteln können, dass wir jetzt an einer Sperre stehen und dass wir auf keinen Fall weiter können, dass wir nur Wasserwerfer vor uns stehen haben und Schützenpanzer und Ähnliches, dass wir hier jetzt unsere Kundgebung halten und uns dann an Ort und Stelle einfach umdrehen und in der anderen Richtung diszipliniert zurückgehen. Das ist in wunderbarer Weise von dieser Demonstration geleistet worden. Die Polizei war in der Lage, ganze Landstriche und alle Autobahnen zu besetzen. Eine Lektion, die viele AKW-Gegner auch bei folgenden Demonstrationen in Kalkar und bei späteren Aktionen in Brockdorf lernen mussten. In offener Feldschlacht war das Atomprogramm offensichtlich nicht zu verhindern. So kommen wir nicht weiter. Und daraus, denke ich, hat sich dann auch sehr stark der Wunsch gespeist. Das war dann die Idee, Parteien oder eine eigene Partei zu bilden. Und dass es keinen Zweck hätte, wirklich eine linksradikale Partei zu bilden, das hatte sich damals dann auch schon rumgesprochen. Und das war die Geburtsstunde der Grünen. Carsten Hinrichsen, studierter Meteorologe, hat eine beeindruckende Zahl an Prozessterminen in Sachen Brockdorf absolviert. 4 Jahrzehnte lang. Er verfasste mit anderen Wissenschaftlern Expertisen über die Risiken des AKW und war als Kläger gegen die Teilerrichtungsgenehmigungen aktiv. Felsenfest überzeugt, dass seine Zweifel und Gegenargumente am Ende obsiegen würden, wählte er als Wohnort eine alte Bauernkarte direkt hinter dem Brockdorfer Deich. 86 kam dann die Betriebsgenehmigung. Da war es also noch im Bau und ich sage mal, junger Wissenschaftler, war überzeugt von dem, was er da veröffentlicht und so. Hatte den Eindruck, das kann nicht ans Netz gehen, weil es viel zu gefährlich ist. Und wir wussten auch, dass das nicht so leicht ist, dann mit der dörflichen Bevölkerung da Kontakt zu finden. Und dann habe ich gedacht, ja, in Brockdorf kenne ich ja nun einen ganzen Sack voller Leute durch den Anti-AKW-Widerstand. Dann habe ich das Problem im Dorf wenigstens nicht. So sind wir dann an diese Hütte gekommen. Völlig entspannt sah Eggert Block, der Nachbar von der anderen Straßenseite, die Sache mit dem Atomreaktor. Wir haben es begrüßt und wir haben auch voll dazu gestanden. Ich bin hier 1970 zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt worden, bin von Anfang an Befürworter der Ansiedlung des Kraftwerkes gewesen und mein Stimmenanteil ist von Wahl zu Wahl immer höher geworden, immer besser geworden. Also von daher, wenn das wirklich die Stimmung der Brockdorfer Bürger so gewesen wäre, dass sie das Kraftwerk nicht wollten, dann wäre ich bestimmt mit einer solch großen Zahl der Stimmen nicht immer wieder gewählt worden. Wir hatten hier seinerzeit bayerische Verhältnisse. Solche Mehrheiten hatten wir. Carsten Hinrichsen gilt in diesen Verhältnissen als Sonderling, als einer, der sich immer noch nicht mit der Realität abgefunden hat. Wenn Sie hier mehr als eine Handvoll bekennende AKW-Gegner finden, dann kriegen Sie von mir 5 €. Aber es gibt bestimmt eine ganze Reihe Leute, die auch ein ungutes Gefühl haben, die sich aber hier im Dorf nicht äußern. Ein Gespräch übers AKW, das kann man hier meiner Meinung nach nicht führen. Da fällt irgendwie ein Rollo runter. Die Fronten sind sozusagen geklärt. Jeder weiß, wo der andere steht. Also muss man nicht mehr dran rühren. Brockdorf läuft hervorragend. Da ist in der ganzen Zeit nichts gewesen. Hier ist nie ein Erdbebengebiet gewesen. All das kann in Brockdorf und wird in Brockdorf nicht passieren. Aber dennoch wird es geschrieben und wird so berichtet, als wenn es morgen passieren kann. Warum das so gemacht wird, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Jedenfalls der Brockdorfer Bürger, der schmunzelt darüber, wenn sowas gesagt und gezeigt wird. Brockdorf hat es durch das Atomkraftwerk zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Die Straßen und Grünanlagen sind gepflegt. Ein riesiges Eisstadion soll Wintersportfreunde aus ganz Schleswig-Holstein in das Dorf locken. Und auch für ein riesiges Spaßbad war noch Geld da. Als eine der letzten Nuklearanlagen Deutschlands soll Brockdorf 2021 vom Netz gehen. Das Kraftwerksgelände könnte dann wieder zur Wiese werden. Der Brockdorf-Komplex. Kampfhandlungen in der Wilstermarsch. Ein Feature von Rainer Link. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Reinhard Virchow und Gregor Höppner. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Katrin Fidorer. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen.